Roter Glamour. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Dominique Manotti. Übersetzung aus dem Französischen Andrea Stefani. Teil 2. Paris, Donnerstag, 5. Dezember 1985. François Bornard hat das Ruder mittlerweile wieder fest in der Hand. Die Veröffentlichung des kompromittierenden Pressedossiers über den Absturz einer mit Waffen für Teheran beladenen Frachtmaschine hat sein persönlicher Sicherheitsbulle Fernandez verhindert. Von dieser Seite ist nichts mehr zu befürchten. Die Urheber eben jenes Dossiers sind dank Morisset, seinem alten Freund im Libanon, ermittelt worden. Die franco-libanesischen Jimil-Brüder, von denen einer in der Elfenbeinküste Waffenimporte und Heroinschmuggel betreibt. Wenn es um das französischsprachige Afrika geht, ist es zum Netzwerk des rechten RPR, der Partei der Gaullisten in Paris, nur ein kleiner Schritt. Im Übrigen ist bekannt, dass der Elfenbein-Jimil regelmäßig den Wahlkampf des Rassemblement pour la République, kurz RPR, finanziert. Bornard lag also richtig. Die ganze Aktion hatte die Schwächung der Sozialisten bei den Wahlen im März 86 zum Ziel. Die Verhandlungen mit den Jimil-Brüdern dürften nicht schwierig werden. Bonin hat einiges gegen sie in der Hand. Doch zuvor muss er den überraschenden Besuch aus Beirut empfangen. Karim, mein Freund, du bist in Paris. Was führt dich zu mir? Ich konnte dich telefonisch nicht erreichen. Was hast du mir denn so Drängendes zu sagen? Machst du Witze? Keineswegs. Aber du weißt schon noch, dass die Banque Internationale du Liban in die Waffenlieferung an den Iran involviert ist, die gerade schiefgelaufen ist. Die BIL hat für die Operation gebürgt. Die Bank hat nicht einen Sou in die Operation investiert und folglich auch nichts verloren. Was man von dir nicht behaupten kann. Deine Bürgschaft über $1 Million haben die Iraner schon kassiert. Das Risiko bin ich eingegangen. Du warst unvorsichtig. Du warst zu gierig. Willst du mir eine Moralpredigt halten? Das ist keine Frage von Moral, sondern von Risikomanagement, wenn es in Frankreich einen Skandal gibt. Es wird keinen Skandal geben. Ich habe herausgefunden, wer hinter dem Attentat auf das Flugzeug und dem Pressedossier steckt. Die betreffenden Personen sind ebenfalls in Waffengeschäfte mit dem Iran verwickelt. Sie sitzen in der Elfenbeinküste und ich kann sie ebenso fertig machen wie sie mich. Wir haben uns also arrangiert. Die Episode ist abgeschlossen. Du gestattest, dass ich da meine Zweifel habe. Vielleicht täuschst du dich hinsichtlich der Urheber der Aktion. Es sind vielfältige Interessen im Spiel. Also nochmal, gibt es einen Skandal, gibt es auch eine Untersuchung. Und gibt es eine Untersuchung, bist du im Zentrum des Bebens. Eine Bank wie die BIL braucht absolute Ruhe und Diskretion. Man darf dich nicht mit ihr in Verbindung bringen. Gemeinsam hatten sie die Banque Internationale du Liban einst gegründet. Sie ist die größte Privatbank des Mittleren Ostens und an allen Waffengeschäften der Region beteiligt. Löse alle deine Konten auf. Ich werde die Spuren in der Buchhaltung beseitigen. Karim fällt mir in den Rücken. Der bittere Geschmack verratener Freundschaft. Ich habe mit unserem Genfer Geschäftspartner bereits Vorkehrungen getroffen. Er erwartet dich. Die Flugzeugaffäre ist ein Vorwand. Karim will sein eigenes Süppchen kochen und die Bank in diesen äußerst schwierigen Zeiten des Libanon- und Golfkrieges neu ausrichten. Er oder ich. Ich nutze die Gelegenheit und verwische meine Spuren. Die Geschäfte mit dem Iran werden weitergehen. Daneben mit den Amerikanern. Ich werde nächste Woche jemanden nach Genf schicken. Höchst verärgert sieht Bornand aus dem Fenster seines Büros im Élysée. Karim, ein Stück meines Lebens bricht weg. Dabei hatte der Tag so gut begonnen. Gestern Abend ein einstündiges Gespräch unter vier Augen mit dem Präsidenten, der von Waffengeschäften wie üblich nichts wissen wollte, wohl aber zur Kenntnis nahm, dass die Sache mit dem Dossier geklärt ist. Und das schien ihn zufriedenzustellen. Fernandez. Guten Morgen, Chef. Ich habe Neuigkeiten. Die Ermittlungen der Brigade kriminell gehen voran. Die Bullen haben herausgefunden, dass Chardon früher Marineinfanterist und in Gabun stationiert war. Und sie haben bei ihm zu Hause einen kleinen Vorrat libanesisches Heroin gefunden. Chardon nimmt während seines Militärdienstes in Afrika Kontakt zu den Jimils auf, hält diesen durch gemeinsamen Heroinhandel aufrecht. Und die Jimil-Brüder benutzen ihn, um ihr Dossier nach Paris zu schleusen, damit die Sozialisten hochgehen zu lassen und den Gaullisten im März einen Wahlgewinn zu verschaffen. Das Puzzleteil passt. Außerdem wird Chardon von den RG bezahlt. Diese Information trifft Bornand mit voller Wucht. Chardon bezahlt vom zentralen Nachrichtendienst der Pariser Polizei? Er sinkt in seinen Sessel, wird bleich. Geschlossene Augen, heftiges Atmen, ineinander verkrampfte Hände. Fernandes beginnt sich Sorgen zu machen. Geht's Ihnen gut? Herzanfall? Das Ausmaß ist viel größer, als ich dachte. Damit ändert sich die Ausgangslage. Hören Sie mir gut zu. Die Gemils inszenieren ihren Coup mit Chardon. Und der informiert seinen Arbeitgeber, die Renseignements Généraux. Die RG nutzen die Gelegenheit und schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie liefern uns eine völlig verstümmelte Akte über Chardon. Ja, das ist immer so. Sie schützen ihre Informanten. Halten Sie die Klappe, Fernandes! Jeder weiß, dass zwischen den Polizeiapparaten und dem Antiterrorstab des Élysée Krieg herrscht. Und der Stab, das bin ich. Wenn die RG also dank Chardon über die Sache Bescheid wissen, werden sie ohne Zögern nutzen, um mich abzuschießen. Und die Sozialisten bei den Wahlen im März gleich mit. Wer steht hinter Chardon? Macquart, der Leiter der RG, ihr ehemaliger Chef Fernandes. Wir müssen ihm zuvorkommen. Wir müssen nach einer Schwachstelle bei den RG suchen. Macquart eine Schwachstelle? Bornand wird sich die Zähne ausbeißen und irgendwie freut mich das. Die Auflösung der RG stand doch bei der letzten Wahl im Wahlprogramm des Präsidentschaftskandidaten, oder irre ich mich? Mehr oder weniger. Mir scheint, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass man sich daran erinnern sollte. Nouria Ghazali und Inspektor Bonfils verbringen die Mittagspause auf einer Bank im Parc des Buttes Chaumont. Nouria betrachtet ihren Vorgesetzten. Scharfes Profil, die vollen Lippen leicht geöffnet. Ich möchte ihm so gern von meiner Flucht vor meinem Vater erzählen. Von meiner Einsamkeit. Ganz neue Gefühle. Er ist schön. Stopp. Ich habe was Neues über Chardon. Du lässt wohl nie locker. Chardon ist von der Brasserie des Ports nach Hause gegangen. Gegen 16:30 hat ihn ein Mann, der am Steuer von Fatima Rachets Mini saß, abgeholt. Chardon ist ins Auto gestiegen und wurde seither nicht mehr gesehen. Aha, woher weißt du das? Kurze Berichterstattung. Nassau und die Knallfrösche in Hundescheiße, Nouria hatte was gut, die Schneeballschlacht der Jungs, als Chardon abgeholt wurde, und Nourias kleine Notlüge, Fatima Rachet ist eine Cousine. Zu diesem Zeitpunkt war Fatima Rachet alias Katrin wahrscheinlich schon tot. Der Fahrer ist vermutlich der Mann, der ihnen ins Restaurant gefolgt ist. Chardon und er sind vielleicht Komplizen. Wir müssen einen zusätzlichen Bericht schreiben. Den bringen wir der Richterin. Der Richterin? Warum nicht so kriminell? Weil die Richterin viel attraktiver ist als der Gruppenleiter der Kriminellen. Freitag, 6. Dezember. In ihrem Büro serviert Mado ihrem Zuhälter Checky einen Calvados. Das wird ihn hoffentlich entspannen. Hör zu, Mado. Geh eine Weile auf Abstand zu Bornon. Ach, was soll das, Checky? Bornon ist ein treuer Kunde. Gestern erst hat er vorbeigeschaut, um Katrins Ersatz zu testen. Er ist derselben Meinung wie ich. Sie bringt's nicht. Zu sehr aufs Vögeln aus, nicht genug Klasse. Ich will ihn in deinem Salon nicht mehr sehen. Ich habe das Dossier gekriegt von dieser Spuchtel vom Combat Présent. Sehr fügsam, die kleine Tunte. Und nun lege ich Bornon die Daumenschrauben an. Wie du meinst. Gibt es Neuigkeiten von der Brigade Kriminell? Sie sichtet laut meiner Quelle inzwischen alle Unterlagen, die sie bei diesem Chardon gefunden hat. Einen seiner Freunde hat sie bereits ausfindig gemacht. Einen gewissen Beauchamp, Sicherheitsbeauftragter bei der Rüstungsfirma SEA. Mein gutes Mädchen. Beauchamp ist bei der Drogenfahndung kein Unbekannter. Heroinschmuggel. Dasselbe Heroin, das man auch bei Chardon gefunden hat. Kommt wohl aus dem Libanon über Gabun und die Elfenbeinküste nach Europa. Beauchamp, das Heroin, die SEA. Das also ist Chardons Quelle. Bonnon hat das nicht rausgekriegt. Beauchamp hat ein Alibi. Er ist nicht Katrins Mörder. Und die Brigade Kriminell hat keine Verbindung zwischen dem Mord an Katrin und den Waffengeschäften mit dem Iran hergestellt. Ich bin allen um Längen voraus. Und da die Polizeiapparate sich untereinander bekriegen, wird das auch noch eine Weile so bleiben. Das ist die Gelegenheit, von der ich geträumt habe. Diesmal gebe ich nichts an Bornand weiter. Ich schlage ganz allein Kapital daraus. Mach mir noch einen Drink. Und dann geh. Ich habe zu tun. Guten Morgen, Karim. Du warst grandios, meine Schöne. Mardos Etablissement ist wirklich erstklassig. Hast du etwas schon gemacht? Ich muss gehen. Ich muss sehen, dass ich den Flieger nach Beirut nicht verpasse. Ruf mir ein Taxi. Unten vor dem Haus wartet ein weißer Mercedes mit laufendem Motor. Ledersitze, getönte Scheiben. Zum Flughafen Roissy. Im Wagen eine Trennscheibe zum Fahrer. Ungewöhnlich für ein Pariser Taxi. Überaus erfolgreich, der Paris-Besuch. Dass Bonneau so einfach alles schlucken würde, hätte ich nicht gedacht. Das Taxi scheint auch nicht den kürzesten Weg zu nehmen. Panzerglas. Hallo? Der Fahrer reagiert nicht. Hallo? Elektrischer Fensterheber. Nichts tut sich. Türgriff. Verriegelt. Panik. Das Taxi. Scheiße, hat das Mädchen gerufen. Das Mädchen? Angestellte von Mado. Mado, enge Freundin von Bonneau. Scheiße. Kann das wirklich sein? Der Fahrer nimmt eine Ausfahrt und biegt in eine gottverlassene Nebenstraße ab. Mitten im Wald. Karim pinkelt sich vor Angst in die Hose. Ich höre. Haben Sie die Tribüne de Lille gelesen? Flandin, der SEA-Chef. Nase rümpfen. Diese Memme. Zeitungen dieser Art interessieren mich nicht. Das sollten Sie aber. Titelseite. Ein rätselhaftes Flugzeugunglück. Ich lese vor. Am 28. November 1985 meldete die Türkei, dass über ihrem Staatsgebiet in der Nähe des Vansees eine Boeing 747 Cargo vom Radar verschwunden sei. Als die Luftkontrolle in Ankara die Maschine am 28. November übernimmt, ist sie laut Flugplan um 9.30 Uhr in Malta mit einer Ladung Reis an Bord gestartet, Flugziel Teheran. Malta La Valletta hingegen behauptet, dass um 9.30 Uhr keine Boeing 747 Cargo gestartet sei, wohl aber eine genau zu diesem Zeitpunkt aus Brüssel-Zaventem kommende Maschine Malta überflogen habe und nach Teheran weitergeleitet wurde. An Bord hatte die Maschine angeblich Elektronikmaterial, das der SAPA gehört. Die SAPA wiederum hat das Material der SEA abgekauft. Ein französisches Unternehmen, das auf Elektronik und Rüstungsgüter spezialisiert ist. Schweißausbruch. Das Dossier. Ausgebreitet in allen Einzelheiten. Sie hatten mir Vertraulichkeit zugesichert. Sie haben es total vermasselt. Ich will meine Firma schützen. Ich werde sie nicht opfern, um Ihnen den Arsch zu retten, Bonneau. Heute Nachmittag treffe ich mich mit einem Journalisten von der Tribüne. Was ich ihm zu erzählen habe, wird ihn so sehr interessieren, dass er sich mit der SEA nicht weiter befassen wird. Zum Beispiel von den Provisionen für das Ministerialkabinett und das Verteidigungsministerium, damit sie beim Verkauf der Waffen ein Auge zudrücken. Ich werde ihm erklären, dass Sie, Bonneau, die SAPA sind. Diese Finanzgesellschaft auf den Bahamas, die das Material für 30 Millionen gekauft und es für 40 Millionen weiterverkauft hat. Und dass Sie bei dieser Trickserei mindestens 30 Millionen eingestrichen haben. Dieser Irre darf mir nicht länger zwischen den Beinen rumlaufen. Beruhigen Sie sich, Flandin. Ich versichere Ihnen, dass die SEA nicht viel zu befürchten hat. Lassen Sie uns einfach vor Ihrem Treffen mit dem Journalisten der Tribünen zusammen zum Mittagessen, um die Lage zu besprechen. Bei dieser Geschichte haben wir alle etwas zu verlieren. Um eins, bei Laurent. Ich werde dort sein. Das ist die Gefahr, wenn man mit Anfängern arbeitet. Ich muss Beauchamp anrufen. Beauchamp, alter Freund, habe ihn persönlich zum Chef des Sicherheitsdienstes bei der SEA gemacht. Er sollte Flandin in Schach halten. Anruf beim Sicherheitsdienst der SEA. Beauchamp ist heute Morgen nicht erschienen. Bei ihm zu Hause. Nur der Anrufbeantworter. Seit 3 Tagen nichts von ihm gehört. Beunruhigend. Ein Anflug von Angst. Vor 4 Tagen war der Fall erledigt. Wer hat ihn jetzt wieder ausgegraben? Die RG natürlich, das ist die einzige Erklärung. Sie erklären mir den totalen Krieg. Ich muss zum Innenminister. Die RG müssen aufgelöst werden. Aber zuerst muss ich die Sache mit Flandin erledigen. Fernandez, Sie gehen mit mir essen, mein Kleiner. Wir treffen uns mit Flandin. Ich habe einen kleinen Salon bei Laurent reserviert. Bon fils. Ein Inspektor der Renseignements Généraux de Paris hat angerufen. Kommissar Macquart, der Leiter der RG, erwartet uns um 14 Uhr in seinem Büro. Ich verstehe nicht. Hör zu, Bonfils, hier habe ich keine Chance. Nachdem die Richterin aus dem Verkehr gezogen worden ist, habe ich unseren Bericht also den RG zugespielt. Du hast was? Flandin erscheint nicht allein in dem kleinen Salon von Laurent. Beauchamp ist bei ihm. Schwindel erfasst Bournon. Von wegen Beauchamp, nicht erreichbar, der hat mich reingelegt. Chardon, libanesisches Heroin. Beauchamp auch. Beauchamp steckt hinter dem Dossier. Die Chimils waren nur ein Köder. Ich grüße Sie. Darf ich vorstellen, Fernandez, mein Kabinettsdirektor, wenn ich ein Kabinett hätte. Flandin, was nehmen Sie, lieber Freund? Einen leichten Scotch, ohne Eis. Dasselbe für mich. Sie entschuldigen, meine Herren, wenn ich Ihnen kurz Monsieur Flandin entführe. Bournon und Flandin stehen am Fenster, betrachten einen Moment lang die grau daliegenden Champs-Élysées. Ich habe hier ein konkretes Angebot unserer amerikanischen Freunde. Schriftlich festgehalten und genau beziffert. Bournon stellt sein Glas ab, reicht Flandin einen Umschlag. Flandin erstaunt. Zögert, stellt dann ebenfalls sein Glas ab, greift nach dem Umschlag, faltet ihn, steckt ihn ein. Bournon hat bereits Flandins Glas an sich genommen. Flandin greift nach dem, das noch da steht. Kopf hoch, liebe Freunde. Trinken wir auf den glücklichen Ausgang unserer Geschäfte. Dafür ist es nie zu spät. Flandin nimmt einen Schluck von dem Scotch. Er starrt. Offener Mund, kein Laut. Verzerrtes, rot angelaufenes Gesicht. Sackt in sich zusammen. Langsam. Fernandez stürzt herbei. Herzmassage. Beauchamp ruft die Kellner, Notarzt, Polizei. Herzanfall heißt es. Wie kommen zwei Jugendpolizisten aus dem 19. Arrondissement dazu, sich derart in einen Fall einzumischen, der absolut nicht in ihrem Aufgabenbereich liegt? Macquart, Leiter der RG von Paris, des zentralen Nachrichtendienstes, sitzt lauernd hinter seinem Schreibtisch. Zwei blutjunge Polizisten. Clever, umtriebig, unberechenbar. Kalt mustert er Nouria Ghosali und Jean-Pierre Bonfils. Schmeiß ich sie raus oder hole ich sie mir? Ein echter Killer. Der verlangt Respekt. Das ist meine Chance. Nur ich habe private Ermittlungen angestellt. Sie gehen also davon aus, dass noch ein zweiter Mann in der Brasserie des Sports war. Und zwar derselbe, der Chardon angeblich direkt nach dem Mord in Fatima Rachets Auto mitgenommen hat. Seither wurde Chardon nicht mehr gesehen. Weder tot noch lebendig. Dieses Mädchen. Undurchdringlicher Blick. Körper unter Spannung. Voller gebremster Kraft. Weiter? Sie sind der Erste, der diesen Bericht bekommen hat. Keine Frage. Die hole ich mir. Sind Sie an einer Versetzung zu den RG interessiert? Ja. Nein. Das dachte ich mir. Ghosali, warum ist der Kommissar vom 19. so froh, Sie loszuwerden? Kindchen. Keine Kanacken bei der französischen Polizei. Ich glaube, ich mache ihm Angst. Monfils, in Ihrem eigenen Interesse. Wenn Sie nicht die Fehler Ihrer Kollegin ausbaden wollen, sollten Sie all das vergessen, auch Ihren letzten Bericht. Schon passiert. Und Sie, Ghosali, morgen früh um 8 in meinem Büro. Laurenson, lassen Sie alles liegen, womit Sie gerade befasst sind. Ich habe etwas Dringendes. Zeigen Sie ein paar Leuten einige Fotos. Wenn dabei rauskommt, was ich glaube, können Sie Ihren Urlaub vergessen. Du weißt, worauf du dich da einlässt? Die politische Polizei, die Meister der linken Tricks. Ich bin nicht so wie du. Ich habe keine Wahl und ich habe es eilig. Adieu, Bonfils. Beste Guy, ich wollte dich gerade anrufen. Man sagt, der Chef der SEA sei tot. Ja, das stimmt. Flandin ist vorhin an einem Herzanfall gestorben, als wir zusammen essen waren. Man sagt, er sei umgebracht worden. Na, das sind Gerüchte, so ein Blödsinn. Der Artikel in der Tribune de Lille hat ihn umgebracht. Hast du ihn gelesen? Allerdings. Es ist exakt das Dossier, das man mir angeboten hat und das ich auf deinen Wunsch hin zurückgehalten habe. Jetzt bringt es die Konkurrenz. Ich weiß, dass es dasselbe Dossier ist. Genau darüber wollte ich ja mit dir reden. Kennst du einen gewissen Chardon? Er ist wegen Mordes an einer Prostituierten ins Gerede gekommen. Er steht auf der Gehaltsliste der RG. Oh, das alte Lied von den RG als dein persönlicher Feind. Hör zu, beste G, die Frage ist doch die. Wer hat Chardons Dossier wieder hervorgeholt, das vor 3 Tagen noch beerdigt und begraben war? Die Antwort lautet... Die Hergé, die Rue Saint-Mons Généraux de Paris. Oh, jetzt drehst du völlig durch, François. Nein, ich drehe nicht durch. Chardon, ein Spitzel der Hergé gehört zu einem Heroinring zusammen mit einem gewissen Beauchamp, Sicherheitschef bei der SEA. Beauchamp ist die Informationsquelle des Dossiers. Als die Prostituierte ermordet wird, bekommt es Chardon mit der Angst, die Hergé nehmen ihn aus der Schusslinie. Das ist paranoid. Ach, tu doch nicht blauäugiger, als du bist. Diese Typen hassen uns, André. Die regulären Polizeiapparate werden von unseren politischen Gegnern korrumpiert. Und mich haben sie zudem direkt im Visier, weil sie es auf den Antiterrorstab des Élysée abgesehen haben. Was wir gerade erleben, ist ein regelrechter Polizeiputsch. Ich habe nicht vor, sie gewähren zu lassen. Ich brauche dich. Du darfst mich jetzt nicht hängen lassen. Laurent Saint, Inspektor bei den Hergé, zeigt dem Kellner in der Brasserie des Sports die Fotos, die sein Chef Macquart ihm mit auf den Weg gegeben hat. Erkennen Sie den Typen, der Fatima, Rachette und Chardon an diesem Freitag gefolgt ist? Wenn er auf dem Foto nur die Lederjacke an hätte. An die erinnere ich mich. Ja, es könnte der hier sein. Macquart wird zufrieden sein. Und ich kann meinen Urlaub vergessen. Fernandez hat den Schock über Flanders Tod immer noch nicht verdaut. Kann nur zwei Worte denken. Miese Karten. Geht schneller, wird allmählich klar im Kopf. An der Place de l'Étoile reicht es dann doch für ein paar zusammenhängende Gedanken. Bornon hat Flanders umgebracht und mich als Zeugen benutzt, damit auf Herzanfall erkannt wird. Sollte Bornon tatsächlich so weit gegangen sein, ist er erledigt. Wenn Bornon erledigt ist, bin ich es auch. Zurück zu den Hergé? Da komme ich nicht mehr rein. Die hassen Bornon. Und Jackie? Er hat dafür gesorgt, dass das Dossier in der Tribüne der Lille auftaucht. Um Bornon unter Druck zu setzen. Jackie wird mich als Mittelsmann benutzen. Er hat mich in der Hand. Und das ist die Hölle. Eingekeilt zwischen diesen beiden, da komme ich nicht lebend raus. Macquart, der Chef der Hergé, hat soeben Neuigkeiten von seinem Inspektor Laurencin erhalten. Es war Fernandez, der Chardon und Catherine verfolgt und vermutlich auch ermordet hat. Macquart kostet die Information langsam aus, schweigend, die Augen halb geschlossen. Sehr schön, Laurencin. Wenn wir jetzt nicht nachlassen, zappelt Bornon bald im Netz. Ich bin überzeugt, dass er in Waffengeschäfte verwickelt ist. Aber auf diesem Gebiet haben wir nichts über ihn und hinken den anderen Diensten sicher kräftig hinterher. Wir müssen woanders suchen. Bonhomme ist vermutlich direkt oder indirekt an zwei Morden beteiligt. Wir werden Fernandez als unseren höchsten Trumpf ausspielen. Ich werde ihn herbestellen. Und dann Bonhommes Privatleben, seine Geliebte Françoise Michel. Wir haben nichts über sie in unseren Akten, was eine bedauerliche Lücke ist. Wir wissen nur eines. Sie hängt sehr an ihrer Mutter, die in Annecy lebt. Regelmäßige Anrufe und Besuche. Sie fahren morgen dorthin, Laurencin. Durchwühlen Sie das ganze Umfeld und bringen Sie mit, so viel Sie können. Über Françoise Michel, aber auch über die Mutter. Dienstag, 10. Dezember. Zunächst ein paar Grundsätze unserer Arbeit. Nourias erster Tag bei den Hergé. Konzentriert folgt sie den Ausführungen ihres neuen Chefs, Macquart. Wir arbeiten immer in kleinen Teams. Sie reden über einen Fall nur mit Ihren Teamkollegen und mir. Alles läuft über meinen Schreibtisch. Berichte täglich und ausführlich. Es kann sein, dass Sie auch mal mehr oder weniger illegal vorgehen müssen. Aber darüber entscheide allein ich. Verstanden, Cousoli? Verstanden. Unsere Bestimmung ist, nach der Wahrheit zu suchen, wo auch immer sie ist, wie auch immer sie aussieht. Danach überlegen wir uns, welchen Gebrauch wir von ihr machen. Und auch darüber entscheide ich. Wir machen hier nicht auf Kripo. Diese Institution kennen wir hier im Haus nicht. Verstehen wir uns? Wir verstehen uns. Gut, ich stelle Ihnen später noch den Inspektor vor, mit dem Sie an diesem Fall arbeiten werden. Inspektor Levert ist einer der besten Polizisten der Hergé. Fassen wir zunächst die Aktenlage im Mordfall Fatima Rachette zusammen. Und Sie werden gleich sehen, dass sie etwas anders aussieht als bei der Brigade Kriminell. Beginnen wir mit dem Klatschreporter Chardon. Wir haben ihn an der Leine. Für uns ist er eine Goldgrube an Informationen. Vor etwa 2 Wochen flüsterte er uns, dass man da und dort über Bornons Geliebte, François Michel redet. Kennen Sie Bornand? Nein. Er ist ein Berater und enger Freund des Präsidenten. Spielt eine wichtige Rolle in der Politik des Élysée. Zudem hat er eine leitende Funktion beim Antiterrorstab der Privatpolizei des Präsidenten. Wir vermuten, dass Chandon François Michel mit irgendwas über ihr Intimleben erpresst. Er tritt an Bornand heran. Vielleicht über Catherine. Die Sache endet in einem Gemetzel. Ich glaube, dass Chandon tot ist. Sonst hätte er Kontakt zu uns aufgenommen, damit wir ihn schützen. Nachdem Sie gestern gegangen waren, habe ich Inspektor Laurenson in die Brasserie des Sports geschickt. Der Kellner hat denjenigen identifiziert, den Sie den zweiten Mann nennen. Es ist Fernandez, ein Polizist, der zu Bonnons persönlichem Schutz abgestellt ist. So, und jetzt müssen wir bloß noch in Erfahrung bringen, womit Chandon François Michel erpressen konnte. Dann haben wir Bonnons. Laurenson gräbt bereits in ihrer Vergangenheit. Sie und Levert werden François Michel beschatten. 15.29 Uhr. François Michel, Kamelhaarmantel, lederne Reisetasche, steigt in ein Taxi, das vor ihrem Haus wartet. 16.32 Uhr. Ankunft an der Gare de Lyon. François Michel löst ein TGV-Ticket nach Genf. Ermittlerin Rosalie und Inspektor Levert ebenfalls. Makar! Ich hoffe, Sie haben Brauchbares gefunden, Laurencin. Erste Informationen aus Annecy, dem Wohnort von Antoinette Michel, Mutter von Françoise Michel. Antoinette Michel, geboren am 24. Januar 1926 in Lyon. Von 1946 an 20 Jahre lang Arbeiterin beim staatlichen Wälzlagerwerk in Annecy, dann Frührente. Zudem überweist die Tochter jeden Monat eine große Summe. Wenn Erpressung vorliegt, Chef, sieht es eher so aus, als hätten Mutter und Tochter Bonnand in der Hand. Das ist denkbar. Sie sagten, Antoinette Michel hat 1943 in Lyon gelebt. Ihre Tochter kommt dort zur Welt. Laut unseren Unterlagen war Bonnand im selben Jahr in Lyon, in der Milice Française, dieser paramilitärischen Truppe von Kollaborateuren. Finden Sie heraus, ob die beiden sich kannten? Es existiert ein Zeitungsfoto von September 1944. Antoinette Michel läuft mit kahlgeschorenem Kopf eine Straße entlang. Auf dem Arm ein Baby, das muss François sein. Die Bildunterschrift, eine geschorene Frau, Rue de Belfort. Also dort, wo die Michels wohnen. Die Zeit der Befreiung, da wurde abgerechnet mit den Kollaborateuren. Bonnand taucht unter. Antoinette Michel wird öffentlich an den Pranger gestellt. Suchen Sie nach einer Verbindung zu Bornand. Chiqui ausfindig zu machen, ist für Fernandez nicht schwer. Der schaut fast jeden Abend nach Mitternacht im Perroquet Bleu in der Rue Pigalle vorbei. Treffpunkt von Zuhältern, Bullen, Politikern. Fernandez kennt den Laden gut, war oft im Schlepptau von Bornand dort. Heute Abend aber postiert sich Fernandez im Gebäude gegenüber. Einfaches Schloss, Kleinigkeit. Dann steht er im Hinterzimmer eines Zeitungsladens. Aus dessen Schaufenster Blick auf das Perroquet Bleu. 23.38 Uhr. Ich habe noch Zeit. Bohrt ein Loch in den Rollladen des Schaufensters. Präzise. Kontrolliert den Schießmechanismus des kurzläufigen Lasergewehrs, das er sich aus der Waffenkammer der Gendarmen im Élysée-Palast ausgeliehen hat. Nimmt zweimal Amphetamin. Bleib klar im Kopf, Mann. Jackie wird kommen, aus dem Wagen steigen, sich aufrichten. Um 0.16 Uhr bremst Bornand seinen Porsche scharf vor dem Perroquet Bleu. Scheiße. Schock. Adrenalinstoß. Rasende Mordlust. Lieber noch ein Amphetamin. Bleib cool, Mann. Um 0.23 Uhr kommt Jackies Limousine. Jackie steigt aus und mit ihm Beauchamp. Die kennen sich? Verstehe, hinter der Veröffentlichung des Dossiers in der Tribüne de Lille stecken sie beide. Und die Flugzeugsabotage? Haben Waffenhändler sie dafür bezahlt? Ach, egal jetzt. Die Kugel trifft Chiqui voll in den Kopf. Beauchamp wirft sich zu Boden. 2-3 Minuten totales Chaos. Fernandez ist längst verschwunden, als die Polizei eintrifft. Mittwoch, 11. Dezember. Lagebesprechung in Makars Büro. Ein Artikel von André Bestegui, investigativer Journalist, Handlanger Bonnands. Am Freitag, dem 29. November, wird in Paris eine Prostituierte der gehobenen Luxusklasse ermordet. Die kriminell ermittelt und stößt schnell auf einen gewissen Chardon. Dumm gelaufen, denn Chardon ist nämlich nicht irgendwer. Er ist Journalist, Spezialgebiet das Intimleben der Pariser Haute-Volée und verdient sich seinen Lebensunterhalt mit der Nichtveröffentlichung pikanter Fotos. Die Kriminelle findet bei ihm auch Heroin, das über das französischsprachige Schwarzafrika aus dem Libanon kommt. Aber damit nicht genug. Chardon ist kein Selbstständiger, sondern steht auf der Gehaltsliste des zentralen Nachrichtendienstes, der RG. Die ermordete Prostituierte nun arbeitete für Madot, jene Puffmutter, deren Kundschaft die Crème de la Crème von Paris stellt. Politiker, Geschäftsleute, hochrangige ausländische Gäste. Und Madot steht ebenfalls auf der Gehaltsliste der RG. Erzwungener Abgang der Kriminelle. Jetzt sind die RG am Ruder. Politische Polizei, korrupte Polizei. Jede Gesellschaft hat die Polizei, die sie verdient. Verfluchte Scheiße! Das ist Bonans Kriegserklärung an die RG. Möglicherweise steckt Bonan auch hinter dem Mord an Cheki gestern Abend. Und schiebt ihn nun uns in die Schuhe. Wo verdammt steckt nur Fernandes? Wenige Stunden später treffen Nouria Ghousali und Inspektor Levert im Kommissariat ein und informieren über die Vorkommnisse in Genf. Heute früh, 11. Dezember 1985, um 9.37 Uhr, betritt Françoise Michel die Occidentale des Banques Suisses. Sie kommt um 10.25 Uhr mit zwei Koffern wieder heraus. Foto. Kaum fünf Minuten später betritt sie die Banque Commerciale de Genève. Foto. 11.40 Uhr kommt sie ohne Koffer wieder heraus und besteigt ein Taxi, das schon vor der Bank wartet. 12.15 Uhr, Rückfahrt nach Paris. Okay, Françoise Michel ist in Bonans Aktivitäten involviert. Vielleicht sind uns die Fotos später von Nutzen. Bonan steckt persönlich hinter dem Waffengeschäft mit dem Iran. Man hat diesbezügliche Unterlagen bei Cheki gefunden, die von offizieller Seite natürlich als Fälschung bezeichnet werden. Cheki habe Bonan damit erpressen wollen, so Bonan heute früh über seine Vernehmung. Chekis Informant, ein gewisser Beauchamp, Leiter des SEA-Sicherheitsdienstes, wurde festgenommen. Ich habe auch Informationen, dass Bonan direkt zum Innenministerium gegangen ist, damit die alte Platte von der Auflösung der RG wieder aufgelegt wird. Wenn er aus der Waffenlieferungsnummer an den Iran rauskommt, hat Bonan seine volle Handlungsfreiheit wiedererlangt und wird uns abschießen. Und wird er sie wiedererlangen? Sieht gut aus für ihn. Das Flugzeug hat sich in Luft aufgelöst. Flandin ist an einem Herzanfall gestorben. Cheki wurde ermordet. Beauchamp ist scheint zu jedem Handel bereit, wenn er im Gegenzug die Freiheit und die Chance auf einen Neuanfang bekommt. So einer wie Bonan ist einfach nicht tot zu kriegen. Er ist ein verfluchtes Stehaufmännchen. Er muss so schnell wie möglich weg. Er oder wir. Makar! Françoise Michel ist Bonans Tochter. Kommen Sie unverzüglich zurück, Laurenson. Und danke. Wissen Sie, Levert und Ghousali, dies sind so Momente größter Genugtuung. Wir lagen falsch, nicht völlig, aber doch ziemlich. Und wir werden trotzdem gewinnen. Ein größeres Glück kann ich mir gar nicht vorstellen. Marca? Fernandes hier. Fernandes. Ein Glücksfall kommt wahrhaftig niemals allein. Ich würde gerne bei Ihnen vorbeikommen, Herr Kommissar. Können Sie mich empfangen? Stecken Sie in Schwierigkeiten, junger Mann? Ja, Kommissar, ziemlich. Heute passt es leider nicht. Kommen Sie doch am Freitag vorbei, geht das? Aber ja, und danke, Kommissar. Levert, Ghousali, das dürfte gereicht haben, um Fernandes zu orten. Holen Sie sich die Koordinaten und fahren Sie hin. Finden Sie heraus, was er uns mitteilen will. Informieren Sie mich umgehend. Morgen früh habe ich da die Pflicht und die Ehre, den Präsidenten davon in Kenntnis zu setzen, in welch heikler Lage sich sein Berater befindet. Donnerstag, 12. Dezember. Guten Morgen, Monsieur le Président. Es findet heute kein Spaziergang statt, Bonan. Für Sie findet hier im Élysée überhaupt nichts mehr statt. Ich dulde keinen derartigen Skandal im Präsidentenpalast. Ich kann dir nur von Glück sagen, dass ich stets meinem Gefühl gefolgt bin und Ihre Françoise Michel nie ins Élysée eingeladen habe. Ich verstehe nicht. Sie werden das Elysée auf der Stelle verlassen. Wie Sie meinen. Ich werde unverzüglich mein Büro räumen. Sie haben mich nicht verstanden. Sie werden Ihr Büro nicht mehr betreten. Das bedeutet, ich verliere mein gesamtes Archiv. Und Mitterrand weiß das. Natürlich, auch er kennt die Mechanismen der Macht. Sie werden diese Liaison unverzüglich beenden und fortan für alle Welt sichtbar wieder mit Ihrer Ehefrau zusammenleben. Wieder mit Christine zusammenleben? Ein gemeinsames Leben hat es nie gegeben. 1947 hatte Bornand Christine Thomas geheiratet, einzige Tochter von Pharmaunternehmer Edouard Thomas, mit dem ihn eine gemeinsame politische Vergangenheit und enge Geschäftsbeziehungen verbanden. Bornands Import-Export-Firma mit Schwerpunkt Nahe und Mittlerer Osten spielte eine wichtige Rolle im Handel mit Gebrauchtwaffen, chemischen und auch pharmazeutischen Erzeugnissen. Solange Edouard lebte, haben Christine und ich unter einem Dach gewohnt. Das ist aber auch alles. Als Edouard Thomas 1963 stirbt, hinterlässt er das fünftgrößte Pharmaunternehmen Frankreichs. Nutznießer sind Bornand und seine Frau. Christine verlässt Bornand unmittelbar nach dem Tod ihres Vaters und lässt sich auf einem der Familienanwesen nieder, wo sie heute noch lebt und Pferde züchtet. Am Tag nach dem Begräbnis zog sie nach Saumur. Mir fiel erst Tage später auf, dass sie weg war. Bornand, hören Sie mir zu. Sie gehen zurück zu Ihrer Frau. Alles Weitere wird man sehen. Das hängt ganz davon ab, wie Presse und öffentliche Meinung reagieren. Ich werde also zu Christine zurückkehren. Wenigstens eine Zeit lang. Dann sehen wir weiter. Au revoir, Monsieur le Président. Freitag, 13. Dezember. Das Ende einer langen Nacht. Die Wodkaflasche ist leer. Magenbrennen. Bornand fühlt sich elend. Isoliert. Als hätte er die Pest. Viele Tote in letzter Zeit. Karim, Flandin, Tchéki. Das war vermutlich eine Abrechnung im Milieu. Ich werde weiter standhaft behaupten, dass es ein Auftragsmord seitens der RG war. Für mich ist dieser Tod ein Glücksfall. Ich muss zugeben, am Ende hatte mich Tchéki faktisch in der Hand. Er richtet sich auf, fährt sich mit der Hand durchs Haar und streicht seinen Schnurrbart glatt. Auch der Präsident hat seine Familiengeheimnisse, die er nicht preisgeben will. Ich bin derjenige, der sie kennt. Er kann gar nicht ohne mich. Ich gehe ein paar Tage bei meiner Frau in Deckung. Dann komme ich zurück. Nimmt eine eiskalte Dusche und eine Handvoll Amphetamine zum Wachbleiben. Was mache ich mit Françoise? Wie sie damals zu mir kam, Erpressung und Verführung zugleich. Ich habe sie gevögelt und öffentlich vorgezeigt. Inzest ist doch nur ein Wort. Man gewöhnt sich. Man wird es leid. Wenn es wieder Ruhe eingekehrt ist, richte ich ihr eine Wohnung ein und sie bekommt eine Rente. Sie wird es verstehen. Sie hat gar keine Wahl. Bornand ist auf dem Weg nach Saumur, bemerkt nicht die beiden Wagen der RG, die seinem Porsche folgen. Fährt gemächlich, dranbleiben ist kein Problem. Während einer Tankpause in Le Mans, Telefonat mit dem Chef. Für Macquart ist das der erhoffte Durchbruch. Gosalie, Sie besuchen Françoise Michel. Sie ist über Bonans Geschäfte im Bilde. Ihr Besuch in Genf ist der Beweis dafür. Sehen Sie zu, dass sie uns alles sagt, was sie weiß. Von Frau zu Frau. Ich zähle auf Sie. Bornand hatte sich um 7.45 Uhr telefonisch aus Le Mans bei seiner Frau angekündigt. Nun nähert er sich dem stattlichen Gut. Ein Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert, inmitten eines Parks gelegen. Weißer Kalkstein, bläulicher Schiefer. Riesige Eingangshalle, durch die Bornand in eine Art Bedienstetenzimmer geführt wird. Madame Bornand beende gerade ihre Stallrunde und werde gleich für ihn da sein. Bornand macht es sich in einem Sessel am Kamin bequem, erschöpft, döst ein. Ist Kaffee recht? Also, was verschafft mir die Ehre deines Besuchs? Wir haben uns seit 22 Jahren nicht mehr gesehen, seit dem Tod meines Vaters. Auf dem Tisch bereitgestellt ein französisches Frühstück. Christine Bornand beißt in ein Pain au Chocolat. Sie ist nicht sehr groß, etwas rundlich, vital, kurzes Haar. Etwa so alt wie Bornand, aber nicht eine Falte. Wie anfangen? Ich befinde mich gerade in einer verdammt prekären Lage. Ich habe mich in ein mehr oder minder legales Waffengeschäft mit dem Iran hineinziehen lassen, das mich derzeit ein Vermögen kostet. Falscher Ansatz. Du siehst doch, dass dir das völlig egal ist. Das mir aber vor allem Ärger mit der Justiz einbringen könnte. Bis der Sturm vorüber ist, muss ich mich wie ein Musterknabe verhalten. Nun bin ich das aber nicht und bin's auch nie gewesen. Raus damit, je schneller, desto besser. Die Frau, die mit mir unter einem Dach lebt, ist meine Tochter. Das nährt natürlich alle möglichen Gerüchte, die selbstverständlich jeglicher Grundlage entbehren. Aber ich muss dem ein Ende setzen. Ich bin gekommen, um dich zu bitten, mich freundlicherweise hier für ein paar Monate aufzunehmen. Es ist für dich, François. Hast du deiner Sekretärin schon meine Nummer gegeben? Als Bornand den Hörer nimmt, ist die Verbindung unterbrochen. Bestimmt François. Wer sonst? Wer hat sie informiert? Das kläre ich nach meiner Rückkehr. Von dieser Tochter will ich absolut nichts wissen. Du ahnst gar nicht, wie sehr es mich freut, dass du in der Scheiße steckst. Wie konntest du denken, ich würde auch nur einen Finger rühren, um dir zu helfen? Wir sind immer noch verheiratet. Wir waren nie verheiratet, François. Du hast mich nicht geheiratet. Du hast dich von meinem Vater sozusagen adoptieren lassen. Das ist etwas ganz anderes. Ich wollte damit sagen, dass wir vor dem Gesetz immer noch verheiratet sind und dass zwischen uns Gütergemeinschaft besteht, was bedeutet, dass dieses Gut mir ebenso gehört wie dir, was bedeutet, dass wir beide ein Interesse daran haben, eine gemeinsame Gesprächsbasis zu finden und uns gegenseitig zu unterstützen. Warte hier auf mich. Ich ziehe mich eben um. Kann es sein, dass ich es mal wieder geschafft habe? Polizei, ich würde gern mit Françoise Michel sprechen. Als Françoise Michel, groß, schlank, ihr blondes Haar kunstvoll hochgesteckt, das Zimmer betritt, hat Nouria nur einen Gedanken. Sie hat Klasse, ich nicht. Ermittlerin Gosali, Renseignement Généraux Paris. Was wollen Sie von mir? Ich bin damit betraut, Sie über eine laufende Ermittlung zu informieren, die Sie direkt betrifft. Machen Sie es bitte kurz. Frontalangriff. Der Präsident wurde davon in Kenntnis gesetzt, dass Sie Bornands Tochter sind. Was geht Sie, meine Beziehung zu Bornand, an? Punkt für mich. Mich persönlich gar nichts. Aber der Präsident sieht es offenbar anders. Was weiß der schon über mein Privatleben? Nichts. Und er hat auch nichts darin zu suchen. Da ist er ganz anderer Ansicht. Er meint, dass ein Skandal in seinem Umfeld so kurz vor den Wahlen negative Auswirkungen hätte in einem traditionell ziemlich katholischen Land, in dem Inzest nicht gern gesehen ist. Was erlauben Sie sich? Wer sagt Ihnen denn, dass wir zusammen schlafen? Vorsicht jetzt. Niemand. Und ich sage es Ihnen noch einmal, es ist mir auch egal. Aber Bornand hat nicht so reagiert wie Sie. Wovon reden Sie? Der Präsident hat von ihm verlangt, dass er zu seiner Frau zurückkehrt. Und er hat eingewilligt. Ich glaube Ihnen kein Wort. Treffer. Gleich habe ich Sie. Wie Sie meinen. Er ist heute bei seiner Frau in Saumur eingetroffen. Rufen Sie sie an. Hier ist die Nummer. Hallo? Könnte ich bitte mit François Bornand sprechen? Einen Moment. Es ist für dich, François. Hast du deiner Sekretärin schon meine Nummer gegeben? Erschüttert legt Françoise auf und lässt sich bleich auf das Sofa sinken. Was wollen Sie von mir? Sie sind doch nicht gekommen, um mir zu sagen, dass man mich sitzen gelassen hat. Nein, in der Tat nicht. Ich habe hier einige Fotos. Erkennen Sie sich? Sie sind mir nach Genf gefolgt. Ich könnte schwören, sie hat Angst. Sie können mir gar nichts anhängen. Gehen Sie. Sie haben noch nicht begriffen, was für Sie auf dem Spiel steht. Mittäterin bei einem Mord. Mittäterin bei Unterschlagung und Geldwäsche. Und das ist nicht alles. Die Presse wird sie als perverse Verführerin unter Beschuss nehmen. Man wird sie bezichtigen, den armen Bornand erpresst zu haben bei all dem Geld, das sie ihrer Mutter regelmäßig überweisen. Sie täten besser daran, sich anzuhören, was ich ihnen zu sagen habe. Ich höre. Bornand hat sie sitzen lassen und er ist erledigt. Kümmern Sie sich um sich selbst und Ihre Mutter und retten Sie, was noch zu retten ist. Das heißt? Arbeiten Sie mit der Polizei zusammen. Wir wollen alles über Bornands Geschäftsbeziehungen, seine Bankkonten, seine Freunde und seine Macken wissen. Wir finden das alles auch ohne Sie heraus, aber es eilt. Und mit Ihnen ging es schneller. Und Sie behalten Ihre Freiheit. Wir spielen Ihre Mittäterschaft herunter. Wir schützen Ihr Privatleben, so gut es geht. Sie verlangen von mir, dass ich Bornand verrate. Madame, für die Frauen beginnt die Freiheit oft mit einem Verrat. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche. Erstaunlich offene Worte. Für eine Polizistin. Sie wird die Seiten wechseln. Gib ihr Zeit. Wozu du Lust hast, meine Schöne, ist nicht weit davon Belang. Wozu du Lust hast, ist nicht weit davon Belang. Wie bitte? Männer sind doch immer wieder erstaunlich. Finden Sie nicht? Und unvorsichtig. Ich bin bereit, Ihnen alles zu sagen, was ich weiß. Ich verstehe, Makar. Ein größeres Glück kann ich mir nicht vorstellen. Christine hat sich umgezogen. Bornard kann gerade noch denken. Sehr eleganter Hosenanzug. Nadelstreifen. Vermutlich Saint Laurent. Steht selbst rundlichen Frauen gut. Auf Hüfthöhe hält Christine ein Jagdgewehr, Kaliber 12, zwei Läufe übereinander. Zweimal in die Brust. Bornand wird fast entzwei gerissen, ist sofort tot. Christine betrachtet die Blutlache, die sich auf dem schwarz-weißen Fliesenboden ausbreitet. Der Stein aus dieser Gegend ist porös. Man wird den Boden abschleifen müssen. Guten Tag, Lieutenant. Hier spricht Madame Bonon. Nein, Lieutenant, mir ist kein Pferd ausgebüxt. Sie müssten bitte zum Gestüt kommen. Ich habe gerade meinen Mann erschossen. Fernandes wartet jetzt schon zwei Stunden. Er geht wieder und wieder durch, was er Makar sagen und was er nicht sagen wird. Ja, Catherine. Nichts über Chardon. Alles über Bonnards Mord an Flandin. Nichts über Tchekis Tod. Mein lieber Fernandes, was kann ich für dich tun? Ich bin hier, um Sie darum zu bitten, dass ich auf meinen früheren Posten zurückversetzt werde. Das Leben als korrupter Bulle scheint ja die Hölle zu sein. Die Rückkehr hat ihren Preis. Ich bin bereit zu zahlen. Ich werde dir gegenüber mit offenen Karten spielen. Ich weiß über vieles Bescheid. Ich höre mir an, was du zu sagen hast. Wenn du mir sagst, was ich hören will, werde ich mein Möglichstes tun, um dich wieder herzuholen. Wenn nicht, lasse ich dich unter Anklage stellen. Abgemacht? Abgemacht. Fernandes fängt an zu erzählen. Das Flugzeugunglück, Chardon, das Dossier über die Waffenverkäufer an den Iran. Wie ist Bornand an das Dossier gekommen? Über André Bestigui. Bornand denkt an Catherine als mögliche Quelle. Ihr Tod war meine Schuld, ein Ausraster. Bonnand weiß nichts davon. Er nimmt Kontakt zu Beauchamp auf, damit der Flandin überwacht. Lässt das Dossier verschwinden, das dann am Montag aber wieder auftaucht. Wie, weiß ich nicht. Und ermordet Flandin vor meinen Augen im Laurent. Ich weiß immer noch nicht, wie er es gemacht hat. Es ist nicht sehr schwer, einen sauberen Mord zu begehen, wenn man weiß, dass es weder eine Autopsie noch polizeiliche Ermittlungen geben wird. Ja, aber Bonnand als Mörder, das wurde mir zu heiß. Ich habe Panik gekriegt, habe mich noch am selben Abend außerhalb von Paris in einem Hotel versteckt. Und von dort aus habe ich Sie angerufen. Ich würde sagen, das ist alles. Das ist alles? Würde ich sagen. Tchekis wurde vor 48 Stunden ermordet. Ich weiß, ich habe es im Fernsehen gesehen. Die Kriminelle hat in der Innentasche seines Jacketts ein handschriftliches Papier gefunden, auf dem die komplette Finanzierung der Waffenverkäufe an den Iran beschrieben ist. Die Elektronikfirma SEA hat in dieser Affäre nur eine Tarnfunktion. Sie tritt in Erscheinung, um der Hauptabteilung Rüstung die Raketen abzukaufen und die Provisionen zu zahlen. Aber die Anschaffungskosten von 5 Millionen Francs und der als Sicherheit hinterlegte Betrag von 3,5 Millionen wurden von der SAPA an die BIL gezahlt. Bonans libanesische Bank, die für den Deal bürgt. Und an die SAPA soll wiederum ein Großteil der erwarteten Gewinne fließen, sprich etwa 30 Millionen Francs. Zieht man davon die Provisionen ab, ist das immer noch ein hübscher Gewinn von über 20 Millionen. Die SAPA wiederum gehört nur einer einzigen Person. Und das ist Bonan. Wusstest du das? Nein. Weiter. Chiqui hatte vor, Bonan zu erpressen. Er hat Chardins Dossier letzten Montag wieder aus der Versenkung geholt und sich mit dem Journalisten der Tribune de Lille getroffen. Als Warnschuss. Bleibt die Frage, wie Chiqui an die Informationen herangekommen ist, die er bei sich hatte, als er starb, und die offenbar nicht zum Dossier Chardon gehörten. Hast du eine Idee? Nein. Überfordert von Anfang an. Bin herumgerannt wie ein aufgescheuchtes Huhn, ohne je etwas im Griff zu haben. Das habe ich alles nicht mitgekriegt. Es gibt zwei Männer, die wussten, wie der ganze Laden läuft. Flandin, der um keinen Preis einen Skandal wollte und der jetzt tot ist. Und sein Sicherheitschef Beauchamp, ein Geschäftspartner von Chardon in Sachen Heroinhandel. Beauchamp wurde festgenommen. Er ist der Dreh- und Angelpunkt der Angelegenheit. Für wen hat er gearbeitet? Für einen konkurrierenden Waffenhändler? Für die Amerikaner? Für den rechten RPR, der mit allen Mitteln die Befreiung der Geiseln vor den Wahlen verhindern wollte? Oder für alle zusammen? Dass du das alles nicht durchschaut hast, stört mich nicht. Aber dass du mir nicht von Chardon erzählt hast, wiegt schwer. Man hat dich gesehen, wie du ihn am Tag des Mordes in Katrins Wagen mitgenommen hast. Dieser kleine Blackout ist ein Beschiss zu viel, Fernandes. Ich hatte dich gewarnt. Es wird keine zweite Chance geben. Aber ich bitte Sie, tun Sie mir das nicht an. 17 Uhr, Zeit für die Nachrichten. Macquart, bitte. Shh. Wie die Pressestelle des Élysée soeben mitteilt, ist François Bonan, einer der Berater und engsten Freunde des Präsidenten, tot. Er wurde im Haus seiner Ehefrau in Saumur Opfer eines Jagdunfalls. Beim Reinigen des Jagdgewehrs löste sich ein Schuss. Bonan hatte sich zuvor offenbar nicht vergewissert, dass es nicht geladen war. Er war auf der Stelle tot. Der Präsident hat der Witwe unverzüglich sein Beileid ausgesprochen. Die Beisetzung wird in Saumur im engsten Familienkreis stattfinden. Du hast dich richtig entschieden, als du zu mir kamst, Fernandes. Schade, dass du deiner Idee nicht konsequent gefolgt bist. Am Ende siegt immer das Recht. Von kleinen Ausnahmen abgesehen. Roter Glamour. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Dominique Manotti. Übersetzung aus dem Französischen Andreas Stefani. Teil 2. Mit Felix von Manteuffel als François Bonan, Marc Hosemann als Fernandes, Marina Frenk als Nouria Ghousali, Christian Redl als Makar, Barbara Nüsse als Erzählerin. In weiteren Rollen Katja Brügger, Bernd Gravert, Pascal Udüs, Sascha X, Benjamin Kirsch, Matthias Leja, Astrid Meierfeld, Alexander Ratschun, Toini Runke, Stefan Schad, Steffen Siegmund, Jürgen Uther und Gerd Warmeling. Komposition Andreas Bick. Technische Realisation Christian Alpen und Sven Kohlwage sowie Sebastian Ohm und Angelika Körber. Regieassistenz Felix Lehmann. Hörspielbearbeitung und Regie Beatrix Ackers. Produktion Norddeutscher Rundfunk mit dem Südwestrundfunk 2019. Dramaturgie Christiane Ohaus.